Andacht am 3.8.2022 von Reinhard Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Leben ohne Maske. Ich habe eine Nachricht erhalten, die ich noch nicht öffnen konnte. Der Link öffnet sich nicht. Hört, was da steht. In den letzten Monaten habe ich beobachtet und herausgefunden, dass die Dinge in der Welt sich schneller voranbewegen. Ich bekam im Jahr 2018 bei einer Konferenz von Gott eine prophetische Perspektive über die Welt, wo Gott auch sagte, dass die Welt sich beschleunigen würde. Als der Herr das zu mir sagte, wusste ich nicht, was das bedeutet, aber ich sagte es, weil er es gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob wirklich alles schneller geht, wie die Person meint, aber eins ist sicher: obwohl Gott sich niemals ändert, ändert sich sehr wohl, was er tut. Das finden viele Christen schwierig. Gott ist immer derselbe, er ist ewig und er hat sich durch Jesus Christus den Menschen gezeigt. Aber wie er handelt, das ändert sich. Was wir verstehen müssen, ist, dass die Traditionen in unserem Leben oft nicht mit dem übereinstimmen werden, was Gott tut. Schaut, wie Jesus mit den Pharisäern und Sadduzäern umging. Er handelte in der Kraft Gottes, während sie immer das Gleiche taten. Doch traditionelles Handeln hat keine Kraft. Wir müssen flexibel sein. Wenn wir kein Herz haben, das offen für den Heiligen Geist ist, werden wir die guten Dinge versäumen. Auf alle Fälle wird unsere Tradition oft nicht mit dem übereinstimmen, was Gott tut. Ich meditierte heute früh über Psalm 138. Diesen Psalm habe ich schon oft in der King James Version gelesen. Heute las ich ihn zum ersten Mal in der Passion Übersetzung. Sie lautet: Ich danke dir, Herr, und mit all der Leidenschaft meines Herzens bete ich dich an in der Gegenwart der Engel. Die Mächtigen des Himmels werden meine Stimme hören, wenn ich dir meinen Liebeslobgesang singe. Gott wird hier im Plural genannt, wie zu Beginn der Bibel auch, Elohim. Ich habe etwas festgestellt, was für Gott sehr charakteristisch ist. Gott nennt David einen Mann nach seinem eigenen Herzen. Lange Jahre war mir das ein Rätsel. Als ich ein Junge war, las ich gern Bücher über biblische Geschichten. Ich kam oft irgendwo mit einem dicken Buch an und ich hatte Kinderbibelbücher mit vielen Bildern. An vier Bücher erinnere ich mich gut: Elia, Daniel in der Löwengrube, die drei Männer im Feuerofen und König David. So konnte ich alles über David studieren. David machte viel falsch. Er ließ einen seiner besten Männer ermorden, um mit dessen Frau Sex haben zu können. Er log, er machte eine Volkszählung, die nicht im Sinne Gottes war. Er war nicht der perfekte Mensch, doch Gott nannte ihn einen Mann nach Gottes Herzen. Gott nannte Abraham seinen Freund, Jesus nannte seine Jünger Freunde, aber David war ein Mann nach Gottes Herzen. Es bewegte mich sehr lang, warum Gott das sagte. Das ist wirklich interessant, denn wir müssen verstehen, wie Gott fühlt. Das Herz hat mit Gedanken und Emotionen zu tun, also mit Gefühlen. Gestern war ich sehr früh auf, ich ging sehr früh zu meinem Stuhl und ich hatte so eine süße Begegnung mit Gott. Ich bin gern eine Person, die sehr echt ist. Ich teile zum Beispiel meine Erfahrungen und Gedanken hier mit euch. Aber ich käme nie auf die Idee zu prüfen, ob die Menschen, die das hören, Jesus nachfolgen. Tut das nicht. Eine Erfahrung berührte mich sehr tief. Ich kam heim von der Gymnastikstunde und dachte über unseren Dienst nach, über die Firma und so. Mir fiel ein, dass wir vor einem Jahr eine große Veränderung vorgenommen hatten. Vinicius ging damals zu 100% zu Brasilien Kids Care und wir stellten eine andere Person hier an für die Firma mit den Büchern. Das war nicht leicht und die Herausforderung war sehr groß. Murillo hatte zuvor nie eine große Firma geleitet. Ich habe ihn einem Test unterzogen. Ich wollte wissen, wie Murillo entscheiden würde. Jemand hatte mir eine Nachricht über Instagram geschickt und 10 Bücher von mir bestellt. Irgendetwas beim Versand ging schief. Die Person bekam die 10 Bücher zweimal. Die Person war ein ehrlicher Mensch, er meldete sich und fragte, was er mit der zweiten Packung tun sollte. Diese Nachricht schickte ich weiter an Murillo und fragte ihn, was er tun würde. Er antwortete, normalerweise vom Geschäftsgedanken her würde man die Person bitten, uns die 10 Bücher zurückzuschicken, wir zahlen das Porto. Aber was ich gerne tun würde, wäre, diesem Menschen eine Nachricht zu senden, die lautet, bitte schicke uns die Bücher nicht zurück, sondern such dir 10 Menschen, die du mit je einem Buch segnen möchtest. So würden vielleicht Menschen hinzugefügt, die Menschen werden sich geliebt fühlen und Jesus bekommt die Ehre. Ich sagte, das ist genau das, was ich tun wollte. Ich wollte sehen, wie gut mich Murillo repräsentiert. Und er handelte so wunderbar. Das hat mich tief berührt. Ich sagte, Murillo, ich bin so dankbar über diese Eigenschaft an dir. Du wirst nie dein Bestes geben, um unseren Dienst zu leiten. Du versuchst vielmehr zu verstehen, wie mein Herz schlägt und das umzusetzen. Ich dachte darüber nach und dann war da diese überwältigende Erfahrung, dass ich dankbar bin für Murillo. Er versuchte, mein Herz zu repräsentieren. Und Gott sagte zu mir, deshalb bin ich so begeistert von dir. Du machst viel falsch, aber du versuchst immer, mein Herz zu fühlen und zu tun, was ich gerne tun möchte. Ich brach vor dem Herrn einfach zusammen. Und genau das machte David auch in diesem Psalm. Er fühlte das Herz Gottes. Er war ein Sünder, aber Gott war nicht interessiert daran, seine Sünden zu zählen. Das tut die Religion, sie urteilt. Der hat dies getan, der hat jenes angestellt. Das gehört sich nicht in unserer Kirche. Gott aber sieht ganz tief in das Herz hinein und schaut, ob dieser Mensch ihn genauso ausdrücken will, wie Gott ist. Wir müssen aufhören zu urteilen. In 1. Korinther 2 warnt Paulus, beurteilt nichts vor der Zeit, denn wenn Jesus kommt, wird er Recht richten. Er wird die Motivationen und Gefühle der Menschen sehen und richten. Saul tötete die Tiere und brachte das Opfer dar, bevor Samuel kam. Als er gefragt wurde, warum er nicht gewartet hatte, rechtfertigte er sich. David sündigte viel mehr. Aber wir müssen aufhören zu schauen, wer richtig oder falsch gehandelt hat. Denn Gott schaut durch jede Handlung hindurch direkt ins Herz. Er möchte wissen, was die Menschen motiviert und bewegt. Ich sage nicht, kümmert euch nicht um eure Sünden. Was ich sage ist, wir müssen aufhören, nur auf das zu schauen, was wir sehen. Wenn die Bibel prophetisch über Jesus spricht, wird immer wieder klar, wenn er kommt, wird er nicht nach dem richten, was er sieht, sondern was er fühlt. Wir überlegen bei uns selbst, wie viel jemand gegeben oder getan hat. So denkt Gott nicht. Was David vor Gott so großartig macht, hat nichts mit Sünden oder äußerem Handeln zu tun, vielmehr hat es damit zu tun, wie er Gott repräsentiert, wie es in seinem Herzen ausschaut. Es ist so interessant, wie Gott die Dinge misst. Gott schaut, ob wir auf ihn reagieren, wo wir mit unseren Herzen sind, bei ihm oder woanders. Wir wären so viel freundlicher und gnädiger mit anderen Menschen, wenn wir so lebten. Es ist einfach zu urteilen, wie die Menschen aussehen. Aber unsere Frage sollte sein: Gott, wie reagierst du auf mich? Mögen wir alle Menschen sein, die rasch reagieren, wenn wir das Herz Gottes spüren. Das war die Einleitung. Die Passion sagt im Psalm 138: Ich beuge mich nieder vor deiner heiligen Gegenwart und bringe dir meine tiefste Anbetung, weil ich deine zarte Liebe und deine lebendige Wahrheit spüre. So gefühlvoll, schreibt David. Seht euch das an. Ich danke dir, Gott, mit aller Leidenschaft meines Herzens für deine heilige Gegenwart. David lobte Gott nicht auf religiöse Weise. Er war so ehrlich und echt vor Gott. Er lobte Gott nicht, weil er gut musizieren konnte, sondern aus der Leidenschaft seines Herzens. Gott freut sich nicht über Lobpreis, der nicht aus unserem tiefsten Herzen kommt. Ich bin ein Prophet und ich bin sicher, dass die folgenden Worte Gottes auch durch einen Propheten ausgesprochen wurden. Tut die Lieder weg von euren Lippen. Das waren Lobpreislieder. Gott sagte, tut sie weg. Dann kommt die Erklärung, warum. Mit euren Lippen ehrt ihr mich, aber mit eurem Herzen seid ihr weit weg von mir. Ich war in vielen Gottesdiensten, wo die Menschen Worte sangen, die keinen Sinn machten. Sie knieten nieder, sie erhoben die Hände. Ich musste mich so oft zurückhalten und nur auf Gott schauen. Es ist einfach eine Tradition, ein paar Lieder zu singen, aber die Herzen sind weit weg von Gott. David sang aus seinem tiefsten Herzen. Als ich begann, das Herz zu verstehen, kam ich zu dem Entschluss, manche Lieder nicht mehr zu singen oder zur Melodie meine eigenen Worte zu singen. Es geht nicht um die Lieder. Es geht Gott um das Herz, das du ausdrückst. Wir brauchen ein Herz der Einfachheit und des Echtseins vor Gott. Meine Lieblingslobpreislieder auf der ganzen Welt sind weder von Hillsong noch von Bethel, weder von Stephanie Gratinger noch von The Heartless noch von Josh Baldwin. Das sind lauter wunderbare Liedermacher. Ich höre mir ihre Lieder immer wieder an, aber ehrlich gesagt, meine Lieblingslieder sind die, die aus meinem Herzen quellen und die kein anderer versteht. Daniel fragt dann: Was hast du gesagt? Und ich antworte, das war nicht für dich. Es macht keinen Sinn, einen Song zu wiederholen, den ein anderer Mensch geschrieben hat, außer dieses Lied berührt mein Herz. Ich sage nicht, es macht keinen Sinn, solch ein Lied zu singen, aber du musst es leidenschaftlich mit deinem Herzen singen. Johannes 4 kommt tief aus Gottes Herzen. Es ist die Weisheit Gottes. Jesus ist unterwegs und geht mit seinen Jüngern, er ist hungrig, müde und durstig. Ich bin sicher, Jesus sagte das auch. Er schickte seine Jünger in die Stadt, um etwas zu essen zu besorgen. Er saß dann am Brunnenrand, die Frau kam, um Wasser zu schöpfen. Jesus drückt seine Liebe durch seine Worte an sie aus. Sie fragt, wo soll man anbeten, hier oder dort? Jesus antwortet ihr, die Zeit wird kommen und ist schon da, wo die wahren Anbeter im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. In Geist und Wahrheit. Es geht nicht um einen Ort, wohin man gehen soll. Jesus macht klar, wahre Anbetung ist nicht abhängig von einem Kirchengebäude. Woher wissen wir das? Die Frau fragte klar nach dem Ort, wo man anbeten soll. Und Jesus antwortete, der geografische Ort ist egal. Es geht um den Geist und die Wahrheit. Was ist das also wirklich, Gott anbeten? In der Bibelschule 1982 hörte ich von einem Mentor folgende Worte und ich wusste, das kommt von Jesus. Sie lauteten: Das Einzige, was ich in meinen Nachforschungen immer wieder fand, das Einzige, wonach Gott sucht, ist wahre Anbetung. Ich schaute das nach und musste ihm zustimmen. In den Evangelien gibt es nur eine Sache, wonach Gott sucht. Menschen, die erfüllt im Geist und voller Wahrheit anbeten. Nur so können wir das Herz des Vaters zufriedenstellen. Wenn das Herz mit unseren Worten verbunden ist, ist das Anbetung in Geist und Wahrheit. An einem bestimmten Ort anzubeten, ist keine Anbetung in Geist und Wahrheit. Du kannst dahin gehen, aber wenn du es nicht aus deinem Herzen heraus tust, ist es keine wahre Anbetung. Wenn dein Herz, also die Mischung aus deinen Gedanken und deinen Gefühlen, zu 100% verbunden sind mit Gott und du dann anbetest, dann betest du in Wahrheit und im Geist an. Wenn jemand anderer Musik spielt, wenn du mitsingst und die Hände hebst, aber dein Herz ist nicht dabei, das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte lieber, dass du es nicht tust, als dass du heuchlerisch mitmachst. David antwortete auf Gott mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Leidenschaft. Er ist ehrlich und echt vor Gott. Eine der größten Lobpreiserinnen in der Welt wollte mit mir sprechen. Sie bat mich um ein Gespräch, bevor sie mit ihrer Gemeinde und ihrem Vater darüber reden wollte. Ihr Mann ist sehr prophetisch. Diese Frau ist eine der nettesten Frauen überhaupt. Sie schaut über ihren Tellerrand hinaus. Wir machten einen Videoanruf. Sie sprach darüber, wie die Kirche einen zwingt, eine Maske aufzusetzen. Man kann am Sonntag nicht traurig in den Gottesdienst kommen, wenn im Leben alles schief läuft. Und wenn jemand fragt, wie geht's, darf man nicht sagen, alles geht schief, ich fühle mich so schlecht. Man muss lächeln und sagen, danke, alles gut. Wir wurden dazu erzogen, im Herzen etwas anderes zu fühlen, als man äußerlich zeigt. Denn wer will schon verurteilt werden? Wir wollen unsere Schwachheiten und Sünden nicht offenlegen, weil wir nicht verurteilt werden wollen. Wir haben gelernt, mit Masken zu leben. Die Bibel deckt die Sünden der Menschen nicht zu. Die Bibel lehrt uns aber, dass die Liebe eine Menge Sünden zudeckt. Während sie also lehrt, dass die Liebe Sünden zudeckt, tut die Bibel selbst das nicht. Sie spricht über die Unmoral in Korinth, über Ehebruch und Geldliebe. Klingt das nicht wie ein Widerspruch? Du kannst es nicht zudecken, wenn es nicht zuerst aufgedeckt ist. Für uns als Gemeinde gilt also, wir müssen von Herzen her offen und verletzlich bleiben. Das schafft eine offene Atmosphäre unter den Christen. Dann liebt einer den anderen bedingungslos und wir können einander die Sünden bedecken und einander lieben. Das machte David so besonders für Gottes Herz. Er machte keinen Unterschied. Er ging nicht zum Tempel, um anzubeten. Er betete Gott überall an, er war immer echt, er hatte eine Leidenschaft für den himmlischen Vater. Meine Freunde, ich habe heute eine Hausaufgabe für euch. Fragt euch, wie lebe ich mein Leben vor Gott? Ich möchte euch ja gern fragen, wie lebt ihr euer Leben vor euren Geschwistern? Aber das traue ich mich gar nicht. Es gibt Momente, wo man nicht ehrlich sein kann. Wir haben nicht gelernt, ganz echt zu sein. Wir haben alle gelernt, Masken zu tragen. Ich halte es für besser, kein Teil einer Institution zu sein, als mich verstellen zu müssen. Ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, wo ich Reinhard sein kann. Jeder weiß, was in meinem Herzen ist. Ich trage keine Maske, ich bin ehrlich und echt. Die anderen können meine Motivation erkennen. In solch einer Gemeinschaft bin ich. Eure Hausaufgabe ist einfach, dass ihr betet: Herr, beurteile mein Herz im Heiligen Geist. Geh durch die tiefsten Ecken, die ich gar nicht kenne. Bitte, Heiliger Geist, decke jede Unaufrichtigkeit auf. Wenn ich Lieder gesungen habe, die dein Herz nicht erfreuen, zeig's mir auf. Wir sind so an unsere Masken gewöhnt, dass wir denken, das sind wir. Wir wissen oft gar nicht, wer wir wirklich sind. Ich weiß, dass Gott wunderbare Dinge in der Welt tut. Er baut seine neue Kirche auf. Sie ist rein, sie bringt wahre Furcht vor Gott. Es ist ein Leben in Liebe füreinander und voller Aufrichtigkeit. Wenn wir alle lernen, aufrichtig zu leben, wie David, wenn wir Gott unseren Lobpreis aus tiefstem Herzen bringen, wenn wir ehrlich sind vor Gott, dann sind wir Menschen nach dem Herzen Gottes. Das machte David zum wunderbaren Mann nach Gottes Herzen. Bittet den Heiligen Geist, euch jede verborgene Ecke im Herzen zu offenbaren. Lasst es euch zeigen. Und dann reagiert rasch, reagiert ohne Entschuldigungen. Die Unaufrichtigkeiten rechtfertigen, tut das nicht. Wenn der Heilige Geist euch etwas zeigt, auch wenn euch das gefallen hat, tut rasch Buße. Ihr habt ein Lied gesungen und nebenbei an etwas anderes gedacht? Tut Buße. Nie, nie, nie entschuldigt es. Denkt daran, der Heilige Geist kennt euer Herz. Wenn ihr schnell reagiert, wird er alle Unehrlichkeiten aus euren Herzen herausholen. Dann könnt ihr leben wie David, mit einem offenen, echten, ehrlichen Herzen. Etwas, was ich so sehr an Debbie schätze, ist, sie ist so ehrlich. Debbie lehnte es immer ab, mit einer Maske zu leben. Sie lebt das so konsequent. Es gab eine Zeit, da hatten wir eine Stunde Fahrzeit zu unserem Gottesdienst. Für Debbie war das sehr stressig. Einmal waren wir spät dran. Debbie und ich stritten im Auto. Je näher wir der Gemeinde kamen, desto deutlicher merkte ich, dass sie sehr ärgerlich auf mich war. Nun, ich war der Prediger und jeder schaute auf Debbie und mich. Doch sie sagte: Mir ist egal, was richtig oder falsch ist, aber ich möchte so nicht in diese Gemeinde gehen. Ich sagte: Süße, Entschuldigung, es tut mir so leid. Sie antwortete: Nein, du sagst das nur, um nicht schlecht vor den Leuten dazustehen, ich tue das nicht. Jeder kann wissen, dass wir gerade gestritten haben. Sie sagte: Wir fahren heim, dort reden wir darüber, wir klären das in Ruhe. Debbie wollte Wiederherstellung und Versöhnung, ganz sicher. Aber sie wollte nicht mit geteiltem Herzen im Gottesdienst sitzen und denken: Jetzt habe ich vergeben, aber ich bin noch sauer. So gingen wir in das Gebäude und die Leute sahen, dass wir gestritten hatten. Danach, zu Hause, redeten wir darüber. Wir leben nicht mit ungelösten Konflikten in unserer Ehe. Wir sind es so gewohnt, mit Masken anderen gegenüber zu leben. Aber Gott mag das nicht. Er liebt die Ehrlichkeit. Er möchte die Leidenschaft unserer Herzen fühlen. Erinnert euch an eure Hausaufgabe. Lasst euch zeigen, was der Heilige Geist euch zeigen will. Betet. Heiliger Geist, heute möchte ich Gott leidenschaftlich aus der Tiefe meines Herzens Lob preisen und anbeten. Ich möchte dein Herz fühlen, Gott, und für andere ausdrücken. Das ist wahres Christentum. Das liebt Gott und die Welt braucht es. Es ist das Gleiche, was Gott und die Welt wollen. Ehrlichkeit, Echtheit. Viel Spaß beim Durchleuchten eurer Herzen. Wenn ihr ohne Maske leben lernt, ist das wunderbar. Unser Haus, wo wir zusammenleben, ist ein maskenfreies Haus. Wir sind heute nicht weit gekommen, aber ich habe den Gedanken mit euch geteilt, den der Heilige Geist euch mitteilen wollte. Danke fürs Zuhören.